hat unter uns gefreut. Drum lasst uns froh und glücklich sein und uns des Lebens freuen. Und wenn der letzte Groschen auch zum Teufel ist gegangen, dann wird nach altem deutschen Brauch von neuem angefangen. Ein vom schönen deutschen Rhein wird uns das auch gelingen. Wir sind nun mal ein lustig Volk von Brüdern und von Schwestern. Die Kunst, die lassen wir mit Stolz, die anderen von gestern. Heute sind wir wieder unter uns, ganz unter uns getreu. Drum lasst uns froh und unser Leben freuen. Und wenn der letzte Groschen auch zum Teufel ist gegangen, dann wird nach altem deutschen Brauch von neuem angefangen. Deutschen Brauch von neuem angefangen.